Die Deutsche Piratenpartei, die eine grenzenlose Freiheit im Internet propagiert und bei der Europawahl auf 0,9% der Stimmen kam, kann sich in ein paar Tagen über ihren ersten Bundestagsabgeordneten freuen, einen schillernden obendrein. Allerdings nur bis zur Bundestagswahl am 27. September. Mit großer Geste trat der unter Kinderporno-Verdacht stehende SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Taus am Rande einer Berliner Demonstration gegen Internetzensur aus seiner Partei offiziell aus, indem er dem Pförtner des Willy-Brandt-Hauses sein rotes Parteibuch zurückgab nach 38 Jahren Parteimitgliedschaft. Es berührt mich dieser Tag, es berührt mich wirklich und ich trete jetzt zur Piratenpartei bei. Taus will damit auch gegen das mit den Stimmen der SPD vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur Sperrung von Kinderpornografie im Internet protestieren, wie er gegenüber einem Reporter des Deutschlandfunks erklärte. Es war so, dass eine Diskussion unterbunden wurde mit Geschäftsordnungstricks. Es war so, dass man sogar gesagt hat, diese Debatte ist medial unerwünscht. Und am Donnerstag dann diese Abstimmung im Bundestag, kalt wie Hundeschnauze, ohne Berücksichtigung des eigentlichen Anliegens, nur weil man gedacht hat, man täte etwas gegen Pornografie mit Kindern. Auf seiner Internetseite verbreitete der aus der SPD ausgetretene Bundestagsabgeordnete, die Bürgerrechte im Internet würden zunehmend verletzt. Auf dem Feld der Innen-, Rechts- und Internetpolitik gäbe es auch bei den Sozialdemokraten eine schlimme Fehlentwicklung. Dunkle Stunden waren eindeutig alles, was mit Internetpolitik zusammenhing. Hackerparagraf, also alles, was in diesem Bereich Urheberrecht, nicht nur die ganzen Überwachungsdinge der letzten Jahre, BKA-Gesetz, Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung, wo ich gezwungen war, einen Kompromiss mitzutragen, den ich selbst ausgehandelt hatte. Heute halte ich es für einen großen Fehler. Jörg Taus vertrat die SPD im Wahlkreis Karlsruhe-Land seit 1994 und fühlt sich als Opfer der Karlsruher Staatsanwaltschaft, die gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Besitz, Erwerb und Verbreitung von Kinderpornografie eingeleitet hat. Die Immunität des Bundestagsabgeordneten Taus wurde bereits im März aufgehoben. Bei einer Durchsuchung in seiner Berliner Privatwohnung wurde entsprechendes Material sichergestellt. Der ehemalige Forschungs-, Medien- und bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag gab an, er sei bei verdeckt geführten Recherchen in der Szene auf das kinderpornografische Material gestoßen. Taus hatte den Besitz zwar eingeräumt, zugleich aber versichert, kein Pädophiler zu sein. Seiner Partei, der SPD, hatte er vorgeworfen, ihn vorzuverurteilen und ihn sozial exekutieren zu wollen. Zum Bruch mit der SPD hätten jedoch deren Haltung zum Internet und verschiedene Gesetze geführt, die in diesem Zusammenhang beschlossen wurden. Es gibt kein Interesse meiner Partei mehr, sich diese bürgerrechtlichen Themen anzunehmen. Man hält sie für weiche Themen. In allen anderen Themen bin ich mit meiner Partei durchaus in Übereinklang. In allen Fragen des Internets, der Bürgerrechte, der inneren Sicherheit und der Rechtspolitik haben wir Fehlentwicklungen, von denen ich glaube, sie können nur noch durch Druck von außen auf die etablierte, auch die etablierte sozialdemokratische Politik gestoppt werden. Taus war über die Landesliste der SPD in den Bundestag gekommen und wurde von seiner Partei nicht wieder aufgestellt, was die SPD-Landesvorsitzende Ute Vogt nicht daran hinderte, ihn aufzufordern, sein Bundestagsmandat sofort niederzulegen, Sommerpause hin, Sommerpause her. Dies sei die zwangsläufige Konsequenz seines Parteiaustritts. Taus widerspricht. Ich behalte mein Mandat und ich werde der erste Bundestagsabgeordnete der Piraten im Deutschen Bundestag sein und ich hoffe, im Herbst kommen noch mehr. Vorbild ist die Piratenpartei in Schweden.